Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 9. April 1870, vor rund 150 Jahren, eröffnete die Deutsche Bank in der Französischen Straße in Berlin ihre erste Filiale. Heute ist die Deutsche Bank ein globales Unternehmen mit Hunderten von Geschäftsstellen. Am 23. März 1967 lud der RIAS das damalige Vorstandsmitglied der Bank, Hermann Josef Abs, zum Gespräch mit Schülern des Arndt-Gymnasiums in Berlin-Grunewald ein. In den Fragen und Antworten geht es natürlich um Macht und Einfluss des Kapitals. Erstaunlich für mich ist in diesem Schulklassengespräch immer die Offenheit, mit der die Prominenten auf kritische Fragen reagieren. Eine Offenheit, die heute, zu Zeiten des Internets, kaum noch vorstellbar ist. Machen Sie sich selbst ein Bild. Herr Abs, wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung des Schulfunks angenommen haben und sich heute mit Berliner Schülern unterhalten. Die jungen Damen und Herren sind 16 bis 20 Jahre alt und gehören den 11., 12. und auch 13. Klassen an. Da hinten sitzen zwei Abiturienten, die vor einiger Zeit das Abitur gemacht haben, aber als sie hörten, Herr Abs kommt in das Arndt-Gymnasium, sind Sie heute noch einmal zur Schule gekommen. Wenn Sie einverstanden sind, beginnen wir gleich mit dem Gespräch. Wer möchte die erste Frage stellen? Bitte. Herr Abs, im Bundestag wurde ein Gesetz gegen die Machtkonzentration in der Wirtschaft verabschiedet. Dieses Gesetz ist nach Ihnen Lex Abs genannt worden. Halten Sie so ein Gesetz für notwendig? Herr Abs, einen Moment. Wir wollen, bevor Sie antworten, dazu auch die Meinung der Schüler hören. Herr Abs, wie steht es mit der Realisierung dieses Gesetzes? Denn ich habe gelesen, dass Sie bereits einen neuen Posten im Verwaltungsrat der Firma Krupp in Aussicht haben. Ich bin sicher, Herr Dr. Abs, dass indessen ein solches Gesetz nötig geworden ist, nachdem sich die Illusion der liberalen Harmonie doch zerschlagen hat. Und meinen Sie nicht, dass gerade Ihre Person ein Exempel dafür ist, dass eine Konzentrationsgefahr heute besteht? Also ich glaube nicht, dass es nötig ist, ein solches Gesetz erlassen zu haben, weil ich glaube, die Politik sollte sich so weit wie möglich aus der Wirtschaft heraushalten. Denn man hat schon in jüngster Zeit gesehen, dass wenn die Politik und der Staat und die Regierung in die Wirtschaft eingegriffen haben, dass diese Maßnahmen nicht gerade die glücklichsten waren. Dazu muss man aber sicher sein können, dass sich die Wirtschaft aus der Politik heraushält. Und ich glaube, jemand, der wirtschaftliche Macht hat, dem ist es leicht, noch größere wirtschaftlichere Macht zu bekommen und damit auch Einfluss auf die Politik. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das kontrolliert werden soll, wenn nicht durch ein Gesetz. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel hier. Der Bund hat ja jetzt die Bürgschaft bei Krupp übernommen für 300 Millionen Mark. Und wenn das wohl nicht gewesen wäre, hätten sich wohl die Banken nicht in der Lage gesehen, weiterhin die Kredite zu verlängern. Also muss doch hin und wieder der Staat offensichtlich in die Wirtschaft eingreifen. Herr Abs, bitte. Ich verstehe unter dem in der ersten Frage angezogenen Gesetz gegen die Konzentration der Macht jenes Gesetz, was die Zahl der Mandate, das ging aus den weiteren Ausführungen hervor, in Aufsichtsräten auf einen Träger beschränkt. Zu den verschiedenen Bemerkungen möchte ich folgende Ausführungen machen. Vorausschickend, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, die Politik hat das Primat oder den Primat. Die Wirtschaft ist also untergeordnet. Es gehört mit zu den Aufgaben der Politik, Missbrauch von Macht oder Übertreibungen auszuschließen. Das heißt, der Gesetzgeber, das ist in diesem Falle also der Bundestag, hat das Recht, Gesetze zu erlassen, nicht nur formell, sondern nach meiner Auffassung auch zum Gelingen eines Staatswesens. Dies vorausgeschickt. Dass dieses Gesetz meinen Namen trägt, wenn ich Schickelhuber hieße, hätte man das Gesetz nicht so genannt, weil die Kürze des Namens hat es leichter gemacht. Vielleicht auch der Umstände, dass ich eine besonders große Sammlung besitze. Das Gesetz wurde zu Unrecht Lex Abs genannt, weil ich ohnehin, ehe noch ein Wechsel von 90 Tagen abläuft, in Pension gehe und damit meine Mandate weitgehend an die Aktivitas meiner Kollegen und Nachfolger abgeben. Insofern ist es auf meinen Namen bezogen nicht so treffend, wie man vielleicht gedacht hat. Nun zur Sache selbst. Ist die Aufreihung von Mandaten in Aufsichtsräten wirklich eine Akkumulierung von Macht? Und was ist Macht? Ich glaube, man müsste also erst einmal Macht definieren. Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe darüber mich wiederholt mit den Gewerkschaften unterhalten, die die Mitbestimmung als die Kontrolle der Macht und damit begründen. Es gibt, glaube ich, eine Definition, wenn ich nicht irre, von dem Soziologen Weber, Heidelberg, längst verstorben, der gesagt hat, Macht ist die Kraft, andere zu veranlassen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber es gibt sicher noch viele andere und Sie werden aus dem klassischen Studium sehr viel bessere Definitionen in näherer Erinnerung haben als ich selbst. Nun könnte man sagen, Macht liegt vielleicht stärker dann vor, wenn es nicht nur einfache Mandate im Aufsichtsrat sind, sondern Vorsitze in diesen Gremien. Das ist in der Tat bei mir in einem besonders starken Umfang der Fall. Aber wie komme ich zu diesen Mandaten? Ich glaube, dann müsste man diese Frage stellen, wodurch? Ich bin Vorsitzender der Lufthansa zu einer Zeit, als die Lufthansa, und das war die Quelle, warum ich gefragt wurde, einen Jahresverlust von 114 Millionen hatte. Dann habe ich gesagt, da wollen wir uns doch den abholen, obwohl der Bund Eigentümer der Lufthansa war, zu über 90% in jener Zeit. Nehmen Sie die Bundesbahn, da bin ich Vorsitzender des Verwaltungsrats, die ist 100% Bund. Das heißt, es ist nicht aufgrund einer Position der Bank, dass ich Mandatsträger geworden bin. Und das zeigt schon den ersten Bruch, dass das einfache Machtstreben oder die Deduktion, es handelt sich um ein Streben nach Macht, so nicht gegeben sein kann. Ich glaube also, in der Zahl der Mandate allein kann eine Ausübung der Macht nicht erfolgen, da kann nicht die Wurzel dieser Macht liegen. Zumal, und ich glaube, das immerhin beanspruchen zu können, ich kenne zu dieser Zahl von Vorsitzenden Positionen im Aufsichtsrat in Deutschland oder irgendwo keine Parallele. Dass ausgerechnet ich Macht haben soll, die ich gerade dabei bin, weil ich die Altersgrenze überschritten habe mit 65, schon dran gebe, ehe mich außer den Naturgesetzen und den Usancen meiner Bank, nämlich der Deutschen Bank, dazu zwingt, kann man noch nicht gerade als eine Machtposition bezeichnen. Umso weniger, als ich nicht in der Lage bin, diese Position auf Kollegen im Vorstand der Deutschen Bank zu übertragen. Das zeigt eigentlich, dass die Macht doch eine sehr beschränkte ist. Herr Abs, ich glaube, die Frage dieses jungen Mannes rechts, wollen Sie sie noch mal bitte wiederholen? Ich sah Ihrem Gesicht an, jetzt kommt dass Grupp Sie, und jetzt kommt ja, Grupp. Ja. Da komme ich noch drauf. Denn ja, und ich wollte an für sich die Frage noch erweitern und sagen, Sie sagen, Sie haben keine so große Macht durch die Addition der Aufsichtsräte, aber nun sind Sie ja doch ein Anton ausgesprochen kluger Mann in Wirtschaftsding. Und könnte man da nicht sagen, dass Sie durch die große Kenntnis der Wirtschaftslage eine Macht auf die Betriebe ausüben können, die dann doch in der Wirtschaft entscheidende Wandlung hervorrufen könnte? Und ich meine, ich frage mich, warum wird jetzt Grupp unterstützt und ist damals Schlieger nicht unterstützt worden. Ja, noch Gedanken dazu, bevor Herr Abs antwortet, bitte. Sie sagen, dass Sie Ihre Macht aufgeben müssten, weil Sie in Alterspension gehen. Schauen wir auf die Vergangenheit zurück. Ich überlege mir, ob Sie nicht doch aufgrund Ihrer Position als Vorstandssprecher der Deutschen Bank Macht gehabt haben, da Sie eine Bank unter sich hatten, die Kredite gab. Und Kredite braucht die Industrie dringend. Und ich glaube, wenn Sie einen Mann in Ihren Aufsichtsrat wählt, der kreditmächtig ist, so tut Sie das mit voller Berechnung. Und ich wage zu glauben, dass hier drin einer der Gründe liegt, warum Sie in den Aufsichtsräten so vieler Betriebe sitzen. Zunächst einmal die Bürgschaft des Bundes im Falle Krupp bezieht sich auf langfristige Exportgeschäfte ausschließlich. Ist keine Bürgschaft, von der abhängig oder die eine Unterstützung liefert für die Aufrechterhaltung der laufenden Kreditlinien, über die die Firma Krupp verfügt. Wäre die Bürgschaft nicht gegeben worden, dann hätte man in dieser Umfange die Exportgeschäfte, die für Krupp möglich sind, nicht tätigen können. Das beantwortet sich also etwas einfacher. Was sind das für Exportgeschäfte? Das sind überwiegend in der jüngsten Zeit Export von Kapitalgütern in Ostländer, die früher reine Kassengeschäfte waren, weil es für Ostgeschäfte, zum Beispiel Sowjetrussland, keine Hermes-Garantie und folglich auch keine Kreditgewährung gab. Während Frankreich, England, sogar Amerika Kreditgeschäfte an Sowjetrussland machen. Die Dinge liegen etwas anders im Falle der Tschechoslowakei, Bulgarien, Rumänien und so weiter. Diese Geschäfte sind nun mit Krediten verbunden. Und der Umfang der Geschäfte, die insgesamt das Haus Krupp tätigt, macht die Finanzierung notwendig. Von wann ab? Wenn das Exportgut geliefert wird, entsteht eine Forderung gegen den ausländischen Besteller. Die ist ein einfaches eine einfache Finanzierungsunterlage und die kann auch mit der bekannten Hermes, Gott der Diebe und Bankier, Sie kennen den, das ist eine Versicherungsgesellschaft, die unter der Führung des Bundes tätig ist, mit einer Garantie versehen. Das wäre eine genügende Kreditunterlage. Und nun handelt es sich aber darum, diese Güter herzustellen. Das heißt, die Kredite in Höhe von Hunderten von Millionen zur Verfügung zu stellen, um die Exportgüter herzustellen, um nach deren Lieferung eine existente Forderung zu schaffen, die dann Kreditunterlage ist. Wie groß dieses Volumen gestiegen ist, können Sie an einer Ziffer erkennen, dass vor Jahresfrist die gesamten Kreditanträge des Hauses Krupp bei der Ausfuhrkreditgesellschaft, das ist eine Gesellschaft aller Banken, die tätig ist für die Finanzierung von Exportkrediten, zum Teil aus Mitteln der Banken, die sie quotal aufbringen und zur Verfügung stellen, zum Teil aus gewissen Fazilitäten der Bundesbank. Da war das gesamte Volumen etwa 100 Millionen und heute ist es 400 Millionen. Und aus dieser Steigerung dieses speziellen Falles, da ergab sich das Bedürfnis, entweder Hermes schon in den Prozess der Herstellung der Güter einzubeziehen, das geht aus grundsätzlichen Erwägungen, die bei Hermes liegen, nicht, und ersatzweise eine Hilfsbürgschaft für diesen Zweck. Das hat aber nichts zu tun, und das möchte ich in aller Eindeutigkeit erklären, mit dem Gesamtgeschäft des Hauses Krupp. Jetzt die weitere Frage, die sich schon aus Ihrem Bemerken, aber aus der zweiten Frage ergab. Macht Kredit. Darf ich Sie fragen, ob Sie mir nennen können, Sie sprachen von der Stellung des Bankiers im Aufsichtsrat bei prominenten Kreditnehmern. Nun haben einige Kreditnehmer in der jüngeren Vergangenheit gewisse Schwierigkeiten gehabt. Können Sie mir mal ein paar bitte nennen? Sie kennen einen, bitte. Einer wurde vorhin schon genannt. Richtig, weiter. Nennen Sie weitere. Weiter. Rockford. Ja. Nennen Sie einen weiteren. Hugo Stinnes. Ja, jetzt fällt es Ihnen ein. Jetzt nehmen wir mal Krupp dazu, weil sich das so fügt. Was haben diese vier, die Sie genannt haben, gemeinsam? Ja, ich würde sagen, das Wesentliche daran ist, dass alle diese Gesellschaften Personalgesellschaften waren. Richtig, und alle vier keine Form der Aufsichtsrat hatten. Ja. Also jenes, der doch von einem gewissen Beneficial Influence ist, wenn es gut geht, der Aufsichtsrat, der die Gebaren der Geschäftsführung einer gewissen Überwachung unterwirft, berät bei Investitionen, bei der Verwendung von Mitteln, Einsatz von Krediten, hat bei allen Vieren gefehlt. Sie alle kennen Henry Luce, der kürzlich gestorben ist, jener gewaltige Inhaber, gewaltig, weil er Macht hatte, von Time, Life, Fortune. Der Fortune schrieb vor ein paar Jahren in einem Artikel, der zwei Verfasser hatte, etwa dem Inhalte nach kurz wiederzugeben, über Deutschland. Deutschland hat anhand von einigen Schwierigkeiten, die Schlieker und Stinnes und Borgward, nannte also die gleich drei, die sie auch nannten, gezeigt, dass es Probleme in der deutschen Wirtschaft gibt. Und das ist zurückzuführen, das war der Schluss eines längeren Artikels, auf das deutsche Banksystem. Also etwa im Sinne einiger besorgten Fragen, die Sie an mich gestellt haben. Denn durch die Banken, die alle Geschäftsparten umfassen, also sowohl das Kreditgeschäft, das Depositengeschäft, wie das Emissionsgeschäft, wie das Effektengeschäft, werden solche Entwicklungen, wenn nicht möglich gemacht, so schloss der Artikel, so doch erleichtert. Ich schrieb damals an den, wie ich das zu tun pflege, an den Editor von Fortune einen Brief. Ich hörte nichts, reklamierte, weil keine Reaktion erfolgte. Und dann schrieb man, der Brief ist falsch gelaufen und wir haben ihn daher nicht bringen können. Als in der nächsten Nummer auch nicht gebracht wurde, schrieb ich wieder, ich finde und vermisse ihn noch, und da wurde mir mitgeteilt, der Board of Editors, also der Rat der Herausgeber von Fortune, hat beschlossen, ihren Brief nicht zu drucken. Daraufhin habe ich mich an Luce gewandt und sage, ist das in Ihrem Sinne? Ich bin gewohnt, dass Zeitungen von Ruf meine Briefe bringen. Ich bekam dann die Mitteilung, auch von dem Chief Editor von Fortune, sie würden meinen Brief drucken, und er wurde ungekürzt gedruckt und lautete etwa wie folgt. Ich möchte gerne auf diesen Artikel mich beziehen, der zwei Verfasser nannte, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil es dann schwer ist zu sagen, wer nun der wirkliche Verfasser ist, einer von den beiden oder ein Dritter. Es ist da behauptet worden, dass gewisse Schwierigkeiten in der deutschen Wirtschaft zurückzuführen seien auf das deutsche Banksystem, also auf die Machtposition der Banken, weil sie alle Sparten umfassen. Ich möchte dazu Folgendes bemerken, denn ich fühle mich deshalb frei, weil bei jenen Schwierigkeiten, den Firmen, die Sie genannt haben, meine Bank nicht involviert ist. Ich bin vollständig objektiv. Ich gebe zu, dass jedes Banksystem in jedem Lande Verbesserungen möglich macht. Aber was würden Sie und Ihre Leser dazu sagen, wenn ich behaupte würde, dass der Skandal der Allied Vegetable Oil, das ist eine große Pleite in Amerika, die hat 165 Millionen Dollar oder wenn ich es in Mark umsetze, 660 Millionen Mark echte Verluste gebracht, zurückzuführen ist auf das herrschende Banksystem der Vereinigten Staaten. Begreiflich, dass man den Brief nicht zunächst bringen wollte, man hat ihn dann gebracht und es gab sogar eine deutsche Zeitung, die hat ihn dann aus dem Fortune sogar abgedruckt. Das zeigt, dass man nicht so leichtfertig sein sollte, bestehende Banksysteme in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen mit der Machtausübung über Kredite zu geben oder Kredite zu verweigern. Dass darin eine Macht liegen würde, wie in Russland, wo es nur eine Bank gibt, die Kredite nach einer Planung plant, gewährt oder nicht gewährt, das ist Macht. Aber wenn es eine Konkurrenz gibt und viele Banken unabhängig voneinander, in Konkurrenz miteinander stehen, Kredite gewähren können, kann darin noch keine Macht liegen. Ja, aber um nochmal auf den Fall Schlieker zurückzukommen, da war das doch nun so, dass die Banken sich so ziemlich einig waren und dass deshalb gerade gegen diese Front der Banken Schlieker wenig unternehmen konnte. Nicht? Dass er vielleicht daran. Ich will Ihnen ganz einfache Definition geben, was Schlieker gemacht hat. Er hat die Anzahlung, die er bekommen hat für die Herstellung von Schiffen, dazu verwandt, erst einmal die Maschinen zu bezahlen und zu kaufen, um die Schiffe herzustellen. Er hat sie aber nicht verwandt für die Herstellung der Schiffe. Darin lag das ganze Problem. Das heißt, er hat eine Apparatur geschaffen, ein Gelder investiert, die nicht für den Zweck weder Eigenkapital waren, noch Kredite für diesen Zweck, sondern Anzahlungen für die Herstellung von Schiffen eingesetzt, um die Apparatur zu schaffen, im Rahmen zu erwartender, aus dem Auftrag zu erwartender Gewinne und Abschreibung, wäre es vielleicht legitim gewesen, aber nicht darüber hinaus. Und ich wage zu behaupten, wenn er eine normale, als Aktiengesellschaft geführte Werft gewesen wäre, so hätte die Kontrolle dieser Krediteinsatzes wahrscheinlich diese Möglichkeit nicht offen gelassen. Ich habe eine etwas persönlichere Frage, und zwar, warum haben Sie mehrmals einen Ministerposten oder sogar Kanzlerposten abgelehnt? Könnte das nicht quasi heißen, dass Sie jetzt genauso viel Macht haben oder sogar mehr Macht haben? Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Regierungen aus dem Schoße des Parlaments gebildet werden müssen. Das ist die Voraussetzung, dass man Abgeordneter ist. Um Abgeordneter zu werden, das wissen Sie selbst, muss man den Weg der Politik gehen. Ich schließe nicht aus, dass für Fachressorts in einem Kabinett auch Außenstehende berufen werden können. Das sieht auch die Verfassung vor, steht nicht etwa im Widerspruch zur Verfassung. Die Frage, ob ich bereit war, einen Ministerposten zu übernehmen, ist deshalb einfach zu beantworten, weil nach einer Erfahrung, die zu zitieren ich nicht zögern werde, in diesem vertrauten Kreise, meine Antwort immer gewesen ist, zu dieser Frage nehme ich nur im Falle eines konkreten Angebots Stellung. Von dieser Antwort bin ich nie abgegangen. Damit schließt sich also bis auf einen Fall aus, dass mir je etwas ernsthaft angeboten worden ist. Die Ausnahme war der Minister des Äußeren, lange ehe wir das Recht hatten, den Außenminister zu besetzen. Ich kann Ihnen das Datum nennen, das war am 21. Januar 1952. Da habe ich nach Drängen des damals amtierenden Kanzlers unter Zögern Hinweis auf die mir näherliegende Besetzung des Postens durch Mitglied des Parlaments auf sein Drängen doch nachgegeben, zugestimmt, aber er hatte eine wundervolle Gabe, wenn ich mal ein offenes Wort der Bewunderung für den Kanzler Adenauer aussprechen darf. Er hat solche Posten immer mehreren angeboten. Meistens fünf oder sechs. Ich kenne solche Fälle. Der krasseste Fall passierte ihm. Darf ich mal so eine Geschichte erzählen? Ja, bitte, im Gegenteil. Im August 1949, da fand die Kabinettsbildung, ich glaube, die Wahl hat am 11. August stattgefunden, im September wurde die Regierung gebildet. Nachts um zwei wurde im Bundeshaus ein damals noch den Zeitverhältnissen entsprechender schlechter Imbiss gereicht. Und einer sagte ganz stolz, er wäre im Laufe des Abends vom Bundeskanzler als Innenminister begrüßt. Und es stellte sich heraus, die saßen zu dritt am Tisch, dass die beiden anderen, die zufällig am gleichen Tisch saßen, ebenfalls begrüßt waren. Ich kenne in diesem Falle, der mich nun selbst betrifft, genau, wer alles begrüßt war. Ist aber keiner von ihnen geworden. Das führt dazu, dass wenn ein Siebter begrüßt wird, der es dann wird, jeder Einzelne nur mit einem Siebtel enttäuscht ist. Das hat Erhard nicht gemacht. Er hat zu seinen Nachfolgern nur zwei begrüßt, nämlich Schmücker und Westrick. Folglich war der eine, der es nicht wurde, zu sieben Siebtel enttäuscht. Und das ist also eine andere politische Begabung, die auf einer anderen Ebene sich auswirkte als die seines Vorgängers. Er wurde dann aber, wie Sie wissen, Staatsminister, das hat das Parlament nicht mitgemacht, und wurde schließlich, als er die Altersgrenze überschritt, Bundesminister, weil es da keine Altersgrenze gibt. Wir haben jetzt vor kurzem im Unterricht, im Gemeinschaftskundeunterricht, den Marxismus durchgenommen. Und hatten wir im Theoretischen, in der Nationalökonomie festgestellt, dass im Kapitalismus eine Konzentration der Macht stattfinden muss. Ist diese Konzentration der Macht nicht auch ein bisschen mit der westdeutschen Wirtschaft zu vergleichen, wo ja ebenfalls eine Konzentration der Macht stattgefunden hat? Ich glaube, dass die technische Entwicklung zu gewissen Konzentrationen in gewissen Bereichen führen muss. Ich bezweifle, dass wir eine solche Konzentrationsprozess innerhalb Deutschlands Bereich haben. Ich bin überzeugt, dass Europa, um wirklich im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und vielleicht noch anderen Gebieten bestehen zu können, über die Grenzen hinweg noch eine stärkere Konzentration und Kooperation gewinnen muss. Ich bitte doch mal Folgendes zu bedenken. Wenn Sie alle deutsche an Börsen notierten Aktiengesellschaften, sind glaube ich 438, addieren, in ihrem über den Börsenkurs errechenbaren Wert, ich nenne ein Beispiel, RWE, ein Kapital von 960 Millionen, jetzt aufgestockt, stehen 420, 430, ist also ein Objekt von 4 Milliarden. So rechnen Sie Siemens um, AEG um, Daimler-Benz, Volkswagen um. Sie rechnen alle Banken um, Deutsche, Dresdner, Commerz. Sie rechnen alle Versicherungsgesellschaften. Sie rechnen alle Kohlenbetriebe. Sie rechnen alle Stahlwerke um, alle Maschinenfabriken um, alle Warenhäuser um, alle Schiffswerften um. Alles, was da kreucht und fleucht. Die Summe ist genau 2/3 von General Motors. Eine einzige Gesellschaft, das ist nicht mal die größte, denn American Tell & Tell ist noch größer. Die Dividende, die alle deutsche Aktiengesellschaften zahlen, ist weniger als 2/3 der Dividende, die General Motors alleine zahlt. Und da sprechen wir hier, wir haben nur mittelständige Betriebe, von Siemens angefangen, das ist zufällig der größte mit 240.000 Beschäftigten. Ich nenne das Mittelstand, natürlich mit Anführungsstrichen. Wir müssen uns in diese Proportionen mal versetzen. Nun gibt es in Amerika eine sehr durchwachsene Wirtschaft, auch da spielen kleinere Betriebe, Zulieferer eine große Rolle. Zulieferer spielen auch zum Beispiel die Automobilindustrie eine Rolle. Ich glaube, Daimler-Benz und Volkswagen haben je etwa 18.000 Zulieferer, die also von dem Gedeih ihres Bestellers sehr abhängen. Wenn Volkswagen eine Feierschicht einlegt, so wirkt sich das sofort bei sämtlichen 18.000 Zulieferanten aus. Ist der Einfluss der amerikanischen Wirtschaft auf die deutsche Wirtschaft nicht schon so groß, dass da selbst eine Konzentration auch nichts mehr ausrichten könnte? Würde ich nicht sagen. Wir werden nur auf Acht haben müssen. Auf einem Gebiet ergibt sich eine geradezu erschreckende Abhängigkeit, das auf dem Gebiet des Erdöls. Das liegt aber einfach daran, dass es jetzt nur eine einzige deutsche Gesellschaft gibt, die eigene Erdölquellen hat. Das ist Gelsenberg in Libyen. Das sind Folgen des Ersten und Zweiten Krieges. Nach dem Ersten Kriege verlor zum Beispiel, war zufällig meine Bank, die Erdölinteressen, die sie hatte im Irak, was jetzt keine Rolle spielte in der Durchleitung durch Syrien, in den Pipeline zum Mittelmeer, und Irak hat eine englische und französische Eigentümer der Erdölquellen. Vor allem die Engländer haben es übernommen, das war ein Teil des, ja, nach 18 gehörten Engländer zu den Siegern und Deutschland bekanntlich nicht. Zufällig haben die Engländer, woran ich sie mal erinnert habe, vergessen, den Gegenwert ins Reparationskonto einzuzahlen. Glauben Sie, dass, Sie sprachen eben schon von der Erdölindustrie, glauben Sie, dass noch weitere Industrien verkauft werden ans Ausland? Ja, ich würde nichts für unmöglich halten, denn die Amerikaner sind sehr dynamisch. Und sie haben bei sich ein Gesetz eingeführt, das heißt Zinsausgleichssteuer, das wurde durch Kennedy im August 1963 verkündet, dass dem Herrn Jones und dem Herrn Smith ohne Strafe unmöglich war, ausländische Papiere zu kaufen. Die Steuer wird aber dann nicht erhoben, wenn einer 10% oder mehr von einem Unternehmen erwirbt. Und der damalige Bundeswirtschaftsminister hat den Erlass dieses Gesetzes als eine willkommene Maßnahme begrüßt, obwohl er eigentlich seinem Grunde nach verbal eingestellt ist. Vielleicht hat er es nicht ganz durchgesehen. Es gibt inzwischen freiwillige Vereinbarungen mit dem amerikanischen Präsidenten unter Schonung der Zahlungsbilanz in Amerika, die Direktinvestitionen einzustellen oder einzuschränken. In der Statistik stehen die Direktinvestitionen der Amerikaner mit 44 Milliarden Dollar, 44.000 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet in deutsches Geld 176.000 Millionen deutsche Mark. Ich sage das über Millionen, weil ich dann meistens frage, wie viele Nullen hat das. Und da bin ich schon oft bei Politikern dahin gekommen, dass die immer eine Null weglassen oder dann etwas in Verwirrung geraten, weil es sehr schwer ist, sich große Ziffern richtig vorzustellen. Die Amerikaner ziehen aus diesen Investitionen im Jahr Einkünfte von über 18 Milliarden D-Mark. Die Engländer, wenn wir denen für die Stationierungskosten etwas geben, oder die Amerikaner, dann nennen wir das Devisenhilfe. Ein vermessenes Wort für das Wort Hilfe in diesem Falle nicht zulassen. Meine Bemühung, Sie sehen, wie gering mein Einfluss in Bonn ist, dass endlich dieses Wort zu eliminieren, sind bisher, obwohl ich sie seit Jahren und immer wieder anwende, fruchtlos geblieben. Das ist das Gefühl, jemand helfen zu können, macht den, der hilft, stolz. Falscher Stolz, glaube ich. Die Engländer ziehen aus ihren Direktinvestitionen 5 Milliarden deutsche Mark im Jahr, 5.000 Millionen deutsche Mark. Die Deutschen ziehen aus ihren Investitionen im Ausland. Genau lässt die Statistik sich darüber nicht aus, ein Betrag, der vielleicht etwas über 200 Millionen liegt. 200 verhalten sich zu 5 Milliarden, zu 18 Milliarden. Ich spreche jetzt nur von den Erträgnissen. Da sehen Sie, wie klein wir sind. Wir sind nicht der Omphalos des Gs. Herr Dr. Abst, glauben Sie, dass die bisherige Stellung Deutschlands in der Welt, also in Handel und Industrie, also ich glaube an zweiter Stelle, in der nächsten Zeit noch zu halten ist? Wie ist denn Ihre eigene Meinung? Was glauben Sie denn? Ich glaube, durch diesen Konjunkturrückgang in den letzten 2 Jahren ist, glaube ich, ein wesentlicher Platz eingebüßt worden. Ich glaube auch, um konkurrenzfähig zu bleiben, muss in der deutschen Wirtschaft der Trend zum Großbetrieb noch verstärkt werden. Denn wir sehen ja schon heute, dass deutsche und auch Betriebe in anderen europäischen Ländern mit den amerikanischen Betrieben nicht konkurrieren können. Das Kapital in Amerika ist konzentrierter und somit ist auch die Macht auf dem internationalen Sektor der Wirtschaft oder auf dem Handel ist auch die Macht größer. Ja. Ich glaube zwar, dass eine Konkurrenz gegenüber Amerika nicht da ist, weil dass wir weit hinter Amerika zurückliegen. Auf der anderen Seite sehe ich mit einigem Optimismus den augenblicklichen Wirtschaftstrend. Herr Abs, bitte. Zunächst auf jene Tatsache, dass wir die zweitgrößte Handels- und die drittgrößte Industrienation der Welt sind, erfüllt mich im Gegensatz zu anderen Leuten, die in einer Position in der Wirtschaft stehen, nicht mit Stolz. Denn in diesem Phänomen liegt zugleich unsere Verwundbarkeit. Das heißt, wir haben einen Außenhandel und ein Industrieaufkommen, was höher ist, relativ höher ist, als in anderen Ländern. Ich habe es mal so formuliert, das stimmt, die zweitgrößte Handels-, die drittgrößte Industrienation, aber wir sind die größte Ohnmacht der Welt. Wir sind bezüglich unserer Verteidigung, bezüglich unserer Außenpolitik, bezüglich der Schicksalfrage, die sich hier in Berlin demonstriert, Ost-West-Wiedervereinigung, abhängig von anderen und nur zum Teil ist eine Entwicklung in unserem politischen Sinne aus unserer eigenen Handlungen möglich und denkbar. Mit anderen Worten, wenn ein Unternehmen, und ich gehe mal auf ein Beispiel, was ich bitte nur beispielhaft nenne, aber nicht mit Kritik an der Geschäftsführung des Unternehmens. Nehmen Sie Volkswagen mit 2/3 Export. Angenommen, es würden Kräfte wie die Sicherheitsfrage in Amerika, das haben Sie sicher verfolgt, Mr. Nader, der ein Buch darüber erlassen hat, gewisse Gesetze, die in Amerika schon Platz gegriffen haben, würde den Export erschweren. Welche Rückwirkungen würde das haben? Wo findet ein solches Unternehmen den Ersatz, den sie bisher im Export gehabt hat? Der Export für sich selbst gesehen hat gewisse Stärken, weil es den Umfang eines Ausstoßes mitbestimmt. Aber es hat natürlich auch Schwächen, weil es nicht nur von der Kunst der Fertigung und des Verkaufens abhängig ist, sondern auch von der Geneigtheit des Partners im Handel, die Produkte abzunehmen zu den Preisen, die das auskommen lassen. Ich bestreite nicht, dass Amerika auf vielen Gebieten günstiger dasteht als etwa die europäische, kontinentaleuropäische Industrie. Es gibt aber viele Gebiete, wo die europäische Industrie durchaus konkurrenzfähig ist. Sie haben in der Zeitung gelesen, dass Siemens einen Auftrag für Laserstrahler bekommen hat für USA. Und es wird Sie interessieren, dass die berühmte Mars-Sonde mit Installationen als Ersatzinstrumente von Siemens ausgerüstet waren. Die Originalinstrumente haben versagt, aber die Siemens-Instrumente haben sich bewährt. Ich darf das immerhin mal erwähnen. Ich glaube, wir sollten doch dann und wann nicht vergessen, den Hut abzunehmen. Herr Abt, Sie haben sich in den letzten Jahren sehr für das Aktiensparen plädiert. Aber wird der Aktiensparer nicht vom Aktienherausgeber aufgrund seiner Unkenntnis ausgenutzt? Ich möchte als Beispiel die Stimmrechtsmächte anführen. Hier wurde das Wort Ausnutzen gebraucht. Zunächst erscheint mir es etwas hässliches Wort, wenn ich das mal sagen darf. Zunächst gibt es ja ein Aktienrecht, das einen großen Schutz beider Seiten gewährt, sodass eine Seite nicht autoritär entscheiden kann, was passiert. Es gibt die Hauptversammlung, wo die Aktionäre Einfluss haben. Natürlich kann ein einziger Aktionär mit einer Aktie nicht alles entscheiden, dafür können sie sich aber zusammenschließen. Diese Ausnutzung könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn keine Dividende auf einmal ausgezahlt wird, wenn du das vielleicht meinst. Bitte. Ich führte ja die Stimmrechtermächtigung an. Und wie soll sich beispielsweise nach deiner These der Kleinsparer oder der kleine Aktiensparer mit dem anderen kleinen Aktiensparer zusammensetzen, um dann gemeinsam seine Forderungen zu vertreten? Ich glaube, dass das gar nicht möglich ist, weil dann nämlich der größte Teil der Aktien doch in wenigen Händen sind und weil es ja bekanntlich diese Klausel gibt, 25%, darüber ist es steuerfrei. Und das wird bestimmt von den großen Konzernen und auch von den Banken ausgenutzt werden, dieser Zustand. Und dass also für den kleinen Sparer überhaupt gar keine Möglichkeiten bestehen, gegen Beschlüsse von Seiten der Großen anzukommen. Ja, nun zunächst einmal, du sagtest, wie sollten sie sich zusammenschließen? Dieses Zusammenschließen ist zum Beispiel durch eine Vertretung der Bank möglich. Die Bank kann also die Kleinsparer, wenn sie Kleinsparer ihr eine Vollmacht gegeben haben, diese bei der Hauptversammlung vertreten. Und dann können natürlich, wenn wir mal annehmen, 60% des Kapitals sind in ein oder zwei Händen, können selbst diese 60% nicht etwas entscheiden, was gegen das Aktienrecht ist. Ja, ich glaube kaum, dass bei einem, der vielleicht eine Aktie von 200 Mark für 200 Mark gekauft hat, dass dessen Vorschlag oder auf dessen Meinung überhaupt Wert gelegt wird, überhaupt gar kein Wert gelegt werden kann. Denn ja, wenn beispielsweise 30.000 bis 40.000 Aktionäre vorhanden sind, dann ist das schon aus praktischen Erwägungen gar nicht möglich, weil einfach die Zahl der Arbeitskräfte und der Leute, die das bearbeiten müssen, gar nicht vorhanden ist. Ja, wenn sich aber nun zum Beispiel 10.000 so kleine Aktionäre zusammenschließen, wenn diese 10.000 einer Meinung sind, dann haben sie den Einfluss. Theoretisch ganz gut gedacht, aber praktisch nicht durchführbar. Hier, noch bitte. Zunächst einmal, was die sogenannte Stimmrechtsermächtigung angeht, so muss ja jeder einzelne Aktionär diese Ermächtigung geben, sonst ist sie nicht gegeben. Er kann sich ja aussuchen, wem er die Ermächtigung gibt, und wenn er nicht wünscht, dass die Aktien vertreten werden, braucht er keine Ermächtigung zu geben. Und wenn er irgendjemand hat, eine Organisation der kleinen Aktionäre, so gibt er ja die Ermächtigung an diese Organisation. Oder er geht selbst hin. Nun ist mit Recht gesagt worden, das Hingehen scheitert oft an der Zahl. Ich denke an RWE, da war jüngst eine Hauptversammlung mit 2.100 Teilnehmern von 88.000 Aktionären. Es hatte ein Mann eine Opposition angekündigt, die wurde den Aktionären mitgeteilt, dafür müssten 88.000 Briefe geschrieben werden. Und jeder Aktionär wurden die Fragen und die Begründung, warum er den Verwaltungsorganen die Entlastung verweigern will, mitgeteilt und die Stellungnahme der Verwaltung. Die gesamten Aktien waren 960 Millionen Kapital, davon 640 Millionen stimmberechtigte Aktien, die sich, wie gesagt, auf zigtausend Aktionäre verteilen, hat dieser Oppositionär insgesamt 21.000 Mark oder 210 Stimmen vertreten. Der Erfolg von 88.000 Briefe, 88.000 Briefe zu schreiben, kostet mindestens eine Viertelmillion. Das so nebenher, man sieht also, wie weit die Freiheit und die Rechte des Kleinen gehen. Beim Volkswagen ist die Dinge leicht zu schildern. Doch gibt es eine Stimmrechtsbeschränkung. Es kann keiner mehr Stimmen haben als 60.000 Mark nominal Aktien verkörpern. Mit zwei Ausnahmen. Das ist das Land Niedersachsen, die 20% der Stimmen haben, und der Bund, der 20% der Stimmen haben. Es ändert sich jetzt etwas, weil der Bund auf das Bezugsrecht bei der Kapitalerhöhung zugunsten der Volkswagen Stiftung verzichtet hat. Die mit ihren 40% haben also durch die Stimmrechtsbeschränkung der übrigen die absolute Mehrheit, insofern die Politik regiert, was dort an Besetzung der Verwaltungsorgane geschieht. Es gibt über 1 Million Aktionäre, die können also unmöglich zusammen auftreten, wenn jeder hingeht, das ist selbstverständlich. Wie sollen sie sich vertreten? Es gibt viele Schutzvereinigungen, es gibt auch viele Berufsopponenten. Darüber habe ich vor Jahr und Tag eine Rede hier in Berlin gehalten. Wen dieses Thema interessiert, den kann ich unter den vielen, was man von mir lesen kann, als besonders lesenswert bezeichnen. Alle die dort genannten Berufsopponenten haben wir nach der Berliner Rede einen Brief geschrieben, da ich ja keine Namen genannt habe. Ich habe sogar die Profession ein wenig umschrieben. Man war nicht ohne weiteres erkennbar, nur jeder konnte sich selbst erkennen. Und alle ohne Ausnahme dieser Berufsopponenten haben mir geschrieben und gebeten, ich soll ihnen bestätigen, dass ich ihn nicht gemeint habe. Ich habe mich sehr einfach verhalten, ich habe die Briefe nicht beantwortet. Manchmal ist ja keine Antwort auch eine Antwort, genauso wie manchmal keine Politik auch eine Politik ist. Nun, die sind nicht so erfolgreich mit ihren, weil sie gewisse Zwecke dabei verfolgen. Das bitte ich also in meiner Rede, wenn es Sie wirklich interessiert, nachzulesen. Es gibt natürlich auch sehr ehrenwerte Organisationen, wie diese Schutzvereinigung, die schon sehr viel Gutes durchgesetzt hat gegen widerspenstige Verwaltung. Eine bessere Publizität, das ist ein unbedingtes Erfordernis. Die Dinge sind sehr viel besser geworden, als sie waren. Auf die Feber-Aktien abgestellt, so dürfen Sie nicht vergessen, das war keine spezifische Feber-Bässe, sondern sie kamen in einen allgemeinen Rückgang der Kurse. Es gab einen Bundesminister, der öffentlich und in den Verhandlungen deutlich gesagt hat, dass ein Risiko damit verbunden ist. Ein Bundesminister, der meines bescheidenen Meinung nach oft verkannt und niemals Fortüne gehabt hat, nämlich der Arbeitsminister Blank. Der hat es deutlich gesagt, kauft, aber seid euch bewusst, dass darin ein Risiko liegt. Andere Minister, die von sich selbst etwas mehr überzeugt und bei manchen Gelegenheiten mehr Fortüne hatten, haben sich etwas uneingeschränkter in den gleichen Operationen ausgesprochen. Es ist völlig unmöglich, dass einer mit einer Aktie, ohne zu einer Kollektivsicht zu bekennen, das ist ja möglich, Vereinigungen, oder er kann der Bank genaue Aufträge geben, wie gestimmt werden soll. Das wird genau befolgt. Wenn er zu einem Brief schreibt, ich bitte Folgendes der Hauptversammlung mitzuteilen, das wird verlesen. Er kann sagen, ich bitte meinen Namen dabei nicht zu nennen, dann wird er nicht genannt. Er kann sagen, ich bin da bereit, dass mein Name genannt wird. Bei RWE Hauptversammlung hat ein Aktionär geschrieben, ich bin mit dem Oppositionär gegen die Entlastung der Verwaltung und verschiedenen Punkten. Nur in einem Punkt bin ich anderer Ansicht als der Oppositionär, stimme mit der Verwaltung. Und wenn Sie den Aufsichtsrat ergänzen wollen, so stelle ich mich selbst für eine Wahl zur Verfügung. Man, das ist, die Chance war nicht sehr groß, aber immerhin, er war doch bereit, sich zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, nur wenn die Verwaltungen nur in den Aufsichtsräten durch Kleinaktionäre selbst vertreten sein würden. Ich weiß nicht, ob die immer alle Funktionen, die einem Aufsichtsrat obliegen, dabei bestens erfüllen würde. Ich habe selbst einmal in einer Hauptversammlung eine Kontroverse erlebt zwischen zwei Kleinaktionären. Der eine wollte hinein, der andere sagt, um Gottes Willen, liebe Verwaltung, wenn du etwas tust, aber das tu nie, das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Das passiert in Amerika am laufenden Band. Da gibt es zwei Damen, eine Mrs. Soss und eine andere, die immer gemeinsam, aber getrennt, aber gleichzeitig in Hauptversammlung auftreten. Die eine präsentiert sich für den Board, für den Aufsichtsrat, und die andere sagt, um Gottes Willen, dieses Frauenzimmer in den Board zu nehmen, was denkt ihr, dann muss ich ja meine Aktien verkaufen und so weiter. Dieses Schauspiel findet also ständig statt und ist ein Gegenstand reger Fantasie. Es gehört zu den Obliegenheiten der berufsmäßigen Teilnehmer an den Hauptversammlungen, die ermächtigt sind von den Aktionären, nämlich den Banken, die eine Haftung haben nach dem Prospekt. Ein Prospekt ist jenes Papier, unter dem Aktien der Börse und damit dem Publikum angeboten werden. Und die sorgfältig darüber zu wachen haben und in der deutschen Geschichte übrigens wesentlich besser und erfolgreicher als etwa in der amerikanischen. Gewisse amerikanische Maßnahmen, die getroffen worden sind, sind getroffen worden, weil gegen das Übliche auf dem Gebiet des Aktienwesens ganz entschieden vergangen worden war. Ich denke an die Mitchell-Krise im Jahre 29. Die haben gewisse Maßnahmen in Amerika hervorgerufen. Das Aktienrecht in Deutschland halte ich in meiner bescheidenen Meinung für vergleichbar besser als irgendein Aktienrecht der Welt. Die Rechte des Aktionärs und des Gläubigers, das sind die beiden Ziele des Aktienrechts zu schützen, ist dem deutschen Recht besser gelungen. Ich nenne ein Beispiel. In Deutschland hat der Aktionär bei Kapitalerhöhung das unentziehbare Recht, das Bezugsrecht zu erhalten. In Amerika gibt es das nicht. Man kann über dieses Recht des Aktionärs besteht nicht. Das wissen aber die meisten Leute nicht, die einfach nur das bessere Amerikanische, weil die bessere Fertigkeit haben, ihre Dinge zu verkaufen mit Public Relation und Propaganda und alles, was dazu gehört. Sie haben auf einigen Gebieten bessere Leistung als das Deutsche. Und das ist die Publizität. Und das ist notwendig. Und es wird in Deutschland dahin kommen, dass eine Gesellschaft, die nicht genügend Publizität pflegt, nicht sagt, wie es bei ihr aussieht, nicht mehr in der Lage sein wird, bei Kapitalerhöhungen ihre Aktien unterzubringen. Und das ist der sicherste Weg, dass wir zur kompletten Offenlegung kommen. Und es gibt immerhin Aktien, die sich auch im vergangenen Jahr sehr gut gehalten haben. Ich kann Ihnen sogar die Aktien nennen, die sich am allerbesten von allen Aktien gehalten haben. Nein, Deutsche Bank. Deutsche Bank. Ja, der Fragesteller, der die Frage eben gestellt hat, wer war das bitte? Wer hatte die Frage eben, die letzte Frage? Haben Sie jetzt die Auskunft bekommen von Herrn Abs, die Sie erwarteten? Bitte. Ich habe noch eine etwas speziellere Frage. Halten Sie es für richtig, dass eine Bank das Stimmrecht von Kunden in ihrer eigenen in ihrer eigenen Hauptversammlung einem ihrer Angestellten überträgt? Ja, sie könnte es, ich meine, sie überträgt es ja nicht, sondern der Kunde ermächtigt. Ja, aber das. Also angenommen, sie würde einen Advokaten nehmen, das kann sie ja. Würden Sie das für besser halten? Der kann doch nichts anderes tun, als den in den Instruktionen des Kunden liegenden Weisung zu erfüllen. Ob das ein Angestellter ist oder kein Angestellter ist, oder ob es eine Treuhandgesellschaft oder was ist, halten Sie das für was anderes? Aber dass sozusagen die Bank auch den Kunden mit seiner Aktie vertritt? Das tut sie nicht. Es sind erschwerte Bedingungen für die Ermächtigung, wenn es sich bei einer Bank um die eigene Hauptversammlung handelt. Ich glaube, das ist so sorgfältig überlegt. Ich bitte, das nachzulesen in den Gesetzesbestimmungen der jüngsten Aktienrechtsnovelle. Die alten waren auch schon ähnlich, aber nicht aufgrund des alten Aktienrechts, sondern aufgrund einer Vereinbarung der Kreditinstitute, des gesamten Bankgewerbes mit dem Justizministerium, mit dem Reichs- und später Bundesjustizministerium. Und das ist jetzt im Gesetz verankert. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Die Deutsche Bank hat etwa 68.000 Aktionäre. Da gibt es überhaupt keinen Großaktionär. Wenn ich irgendwo einen sehen würde, so verrate ich Ihnen jetzt ein Geheimnis, dann würde ich mich bemühen, und das habe ich schon mal getan, wenn einer nur ein bisschen zu viel hat, nach meiner sehr bescheidenen Begriffswelt, dann werde ich ihn veranlassen, er soll doch lieber das ein bisschen verteilen und so. Das heißt, es gibt keinen, der etwa eine Macht gegenüber den Kleinen ausübt. Es gibt 400 Millionen Kapital, es gibt 68.000 Aktionäre, dann können Sie sich den Durchschnitt ausrechnen, nicht wahr? Der liegt also bei ca. 6.000 Mark, der Durchschnitt. Es gibt welche, die kleiner sind, welche, die größer sind, richtig große gibt es überhaupt nicht. Dasselbe ist bei Bayer. Bei Bayer gibt es 250.000 Aktionäre, schätzungsweise. Ähnlich bei Höchst und bei Badische vielleicht 225.000. Auch da gibt es keine Großaktionäre. Also das, was Sie mit dem Schachtelprivileg sagen und der Beherrschung, gibt sich bei den Großen nicht. Es gibt bei Siemens keine Schachtel. Bei Siemens gibt es etwa 100.000 Aktionäre. Es ist also nicht so. Wie wollen Sie nun diese Masse vertreten? Jetzt nehmen Sie die Deutsche Bank. Etwa 60% der Aktionäre der Deutschen Bank verwahren ihre Aktien bei der Deutschen Bank. Sollen wir denen sagen, geht zu Dresden, geht zur Commerz? Das tut man nicht. Ist ja ein Kunden- und Vertrauensverhältnis. Der Mann hat Pfandbriefe, hat Anleihen und hat Volkswagen und andere Aktien und Bayer und Höchst und Deutsche und andere Aktien. Unter anderem also auch dieses. Und das gehört zu normalen Geschäften. Und selbst wenn man es trennen würde, wie in Amerika, wo es ja Namensaktien gibt, da stellt man sich so wundervoll vor, die Namensaktien. Aber die geben dann eine Blankovollmacht und es wird durch einen Broker vertreten. Und der vertritt die Aktien. Es haben natürlich auch Gesellschaften wie die American Tell&Tell, die hat, glaube ich, ungefähr 1 Million Aktionäre oder 1,2. In Hauptversammlung hat sie bis zu 8.000, 9.000 Teilnehmer gehabt. Das höchste waren mal 20.000. Dann hat sie kein Mittagessen mehr gegeben und dann ist es langsam auf 8.000, auf 3.000, auf 1.100 zurückgegangen. Das ist auch die einzige Methode, die in Deutschland dazu führt, ist überhaupt noch in eine Größenordnung zu bringen, die man führen kann. Die größte Hauptversammlung, die ich in Deutschland gehabt habe, waren 5.800 Teilnehmer. Und ich glaube, ich lade Sie alle gerne mal zu Hauptversammlungen ein. Der eine oder andere von Ihnen hat schon mal welche mitgemacht. Leider keine Gesellschaft, wo ich in der Verwaltung bin in Berlin und bin dabei, also jetzt abzugeben. Und die meisten Gesellschaften haben nicht mal eine öffentliche Hauptversammlung, so wie die Bundesbahn keine hat. Da ist der Verwaltungsrat. Aber es gibt andere, wo ich ja tätig bin und ich glaube, ich verfüge auf dem Gebiet über besonders viel Erfahrung. Aber ich lade Sie alle herzlich ein. Das sollten wir mal machen. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Vor 150 Jahren eröffnete die Deutsche Bank ihre erste Filiale in Berlin. Sie hörten ein Schulklassengespräch mit Hermann Josef Abs, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bank. Erstsendung im RIAS am 13.03.1967. Die Fragen stellten Schüler des Arndt-Gymnasiums in Berlin-Grunewald. Die Leitung hatte Rudolf Ossowski. Abs starb am 5.02.1994 in Bad Soden im Alter von 92 Jahren. Die Geschicke der Deutschen Bank leitete er mit Unterbrechungen von 1938 bis 1976. Am kommenden Samstag erinnern wir an die Weltumrundung des britischen Kapitäns Cook vor 250 Jahren. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik.